Bayern 2 Hörspiel Artmix. 3, 2, 1, 0. It's one small step for man. Mondsüchtig. One giant leap for mankind. Mit Bayern 2. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Gietzelt und bei uns erwartet sie heute im Rahmen unserer Reihe Space is the Place das Hörspiel von Jörg Albrecht Moon Television. Der Mond, die erste Mondlandung, ist aktuell ein großes Thema, von dem derzeit angesichts des 50-jährigen Jubiläums viel die Rede ist, auch hier im Bayerischen Rundfunk. Das Space Age, das Weltraumzeitalter, hatte zwar schon früher begonnen, aber noch mehr manifestierte sich diese Erkenntnis in den Köpfen der Menschen nach der ersten Mondlandung. Bereits letzten Freitag konnten sie die Produktion Apollo Amerika von Ferdinand Krivet von 1969 hier auf Bayern 2 hören. Krivet, der letztes Jahr gestorben ist, war ein Künstler, der sich als damaliger Zeitgenosse mit Tonbandcollagen einen Namen machte und sich dabei aus dem Soundpool der damals aktuellen Medienberichterstattung bediente. Apollo Amerika gibt es derzeit im Hörspielpool als Podcast und ein Arbeitsbericht zu diesem Hörstück ist in der Artmix-Galerie zu finden. Unser heutiger Hörspielautor Jörg Albrecht hat die große Zeit des Space Age erst im Nachhinein quasi als Retrophänomen kennengelernt. Albrecht ist 1981 in Bonn geboren und er verknüpft die Popkultur seiner Jugend mit der Mondlandung, die inzwischen selbst ein Teil der Popkultur geworden ist. Moon Television heißt das Hörspiel von Jörg Albrecht, abgekürzt MTV, so wie der Musikfernsehsender, der in Amerika 1981 zum ersten Mal auf Sendung ging. Als Albrechts Hörspiel Moon Television vom Bayerischen Rundfunk 2008 produziert wurde, war das Ende von MTV, dem Musiksender, bereits abzusehen. Kurze Zeit später war MTV im Bezahlfernsehen verschwunden. Jörg Albrecht stellt sich in Moon Television die Frage, was ist echt, was ist fake und gibt es Fakes von Fakes? Moon Television von Jörg Albrecht. Intro. Die Tiefe der Abdrücke im Sand. Glauben Sie wirklich, der Mond ist nicht da? Außer wenn jemand hinschaut? Schon vor 10 Milliarden Jahren stürzen einige Sterne zum Mittelpunkt der Galaxie in ein schwarzes Loch und für sehr kurze Zeit, erstrahlen sie heller als alle anderen Sterne um sie herum.

1974 war ein großes Space-Age-Jahr. Da erschien auch ein Film namens Space is the Place. Der Film selbst war weniger einflussreich als die Musik, die darin eine große Rolle spielte. Sie war von Sun Ra, der in dem Film auch sich selbst spielt. Und ohne ihn hätte der Film wohl auch kaum funktioniert. Diesen Film, Space is the Place, kann man in das Genre Blaxploitation stecken. Das heißt, inhaltlich gab es Sozialkritik, Trash und Sex. Dafür wurden solche Filme meist mit wenig Geld produziert. Und sie hatten oft wenig Erfolg, dafür häufig umso größeres Kultpotenzial. Sunrise, love everlasting, reaches out to a lover like me again. Sunrise and love, love, love everlasting. Sunrise, love in its splendor, speak to me in metaphysical harmony. In dem Film Space is the Place geht es ums Ende der Welt und die Errettung derselben nach Sun Ra Art mit klasse Ideen wie zum Beispiel einer Art interplanetarischem Arbeitsamt für ausreisewillige Erdlinge aus der schwarzen Community, die Bock auf einen Job auf dem Jupiter haben. und wie es sich im Nachhinein herausstellen sollte, war dieser Film Space is the Place auch ein frühes Statement zum Afrofuturismus. Allerdings hatte Sun Ra nicht erst in den 70ern, sondern bereits lange vor der Mondlandung den Weltraum als Zufluchtsort gesehen, ein Visionär eben. Geboren ist Sun Ra nämlich schon vor über 100 Jahren, am 22. Mai 1914. Sun Ra, gestorben ist er 1993 und er hat Planet Erde sodann in Richtung Weltraum verlassen. Zu Lebzeiten galt er als crazy Außenseiter, grandioser Visionär, abgedrehter Spinner und besonders seit seinem Tod wird er immer wieder als große Lichtgestalt für die Musik gefeiert. Thank you. Die Musik von Sun Ra hat gerade in den letzten Jahren ein großes Comeback erlebt. Insbesondere in England hat sich eine sehr lebendige, jüngere Jazz-Szene entwickelt, in der Musiker sich am großen Vorbild orientieren. Wobei die Jünger von Sun Ra ja nie ganz weg waren. Eine dieser neuen Bands sind die Sons of Kemet, bei denen alle möglichen Musikgenres zusammenfließen dürfen. Hauptsache, das Saxophon des Bandleaders Shabaka honkt. Sons of Kemet, aus der sich an Sun Ra und seinem afrofuturistischen Space-Jazz orientierenden Szene, die in den letzten Jahren zunächst langsam, aber dann doch groß geworden ist. Anfangs hatte man eigentlich nur den Namen Kamasi Washington gehört. Lange Zeit galt er als der bekannteste dieser Szene. Kamasi Washington hat 2015 den Jazz in die Popkultur viel unverkrampfter manövriert, als es bereits vorher viele andere versucht haben, die in diesem Bemühen aber eher gescheitert sind. King Shabaka ist auch Teil dieser Szene. Er ist Saxophonist, spielt zeitweise auch im irdischen Nachlass von Sun Ra, dem Orchestra, mit und hat gleich mehrere Bands am Start. Die Sons of Kemet gehören dazu und die ebenso angesagten, prophetisch benannten The Comet is Coming. Because the end is really the beginning, so die Botschaft und auch der Titel von diesem Stück. The Comet is Coming klingen in jedem Stück anders. Man kann eigentlich alles aus dieser Band heraus und auch hineinhören. Und meistens lässt sich der Sound irgendwie mit den 70er Jahren in Zusammenhang bringen. Es gibt Anteile von Funk oder Dub, manchmal psychedelischen Rock. Mitunter hört man von ihnen auch ruhige Töne. Die Musiker von The Comet is Coming sind deutlich jünger als die meisten anderen in der musikalischen Afrofuturismus-Szene. Und Shabaka Hutchings Name taucht inzwischen fast öfter auf als der von Kamasi Washington, der bislang der bekannteste Musiker dieser wieder aufkommenden Szene war. Jetzt bekommt er Konkurrenz von seinem jungen Kollegen Shabaka, mit dem er mitunter ja auch gemeinsam spielt. Wer sich mit Sun Ra näher beschäftigen möchte, der kann sich in einem Buch schlau machen, das der Sun Ra-Spezialist Hartmut Gerken zusammen mit Chris Trent herausgegeben hat und das vor 2 Jahren wieder veröffentlicht wurde. Als Hartmut Gerken in den 70er Jahren in Kairo lebte, hatte er Sun Ra eingeladen, ein Konzert zu geben. Hartmut Gerken wiederum könnten treue Hörer auch von mehreren Hörspielen kennen, die hier im Bayerischen Rundfunk produziert wurden. Eines seiner Stücke, Hexenring, ist auch in unserem Hörspielpool als Podcast zu finden. Das war der Hörspiel-Artmix. Es folgt in einer halben Stunde hier auf Bayern 2 nach dem Notizbuch, Freitagsforum und den Nachrichten der Nachtmix um 23.05 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Sabine Gietzelt. Dann gibt es mich nochmal im Nachtmix. Bayern 2, Notizbuch, Freitagsforum.